Station 1. Hören, Teil 3. Beispiel. Hallo Martina, wie war dein Wochenende? Es war schön und anstrengend zugleich. Schön war, dass mein Bruder mit seiner Familie zu Besuch gekommen ist. Anstrengend war, dass wir viel vorbereiten mussten. Hast du dich denn etwas erholt? Ja, sicher. Ich fühle mich fit für die nächste Woche. Und du, Per? Was hast du gemacht? Ich bin zu meiner Freundin gefahren. Du weißt ja, sie wohnt in München und wir sehen uns nur am Wochenende. Am Samstag waren wir im Kino und am Sonntag im Schwimmbad. Am Nachmittag bin ich dann wieder nach Köln zurückgefahren. 10 und 11. Guten Tag, Herr Ming. Haben Sie den Weg zu uns gut gefunden? Ja, das war kein Problem. Ich bin schon öfter an Ihrer Firma vorbeigekommen. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, vielen Dank. Wir haben Sie zu diesem Gespräch eingeladen, weil Ihre Bewerbungsunterlagen sehr interessant sind. Vielleicht erzählen Sie noch einmal kurz über Ihre Ausbildung und Ihre Berufserfahrung. Meine Ausbildung zum Industriekaufmann habe ich bei der Firma Sieg in Walsrode gemacht, die optische Geräte herstellt. Nach der Ausbildung habe ich dann eine Stelle bei der Firma Makro in Bassum bekommen. Darf ich fragen, warum Sie nach der Ausbildung die Firma gewechselt haben? Konnte sie die Firma nicht übernehmen? Doch, die Firma Sieg hat mir einen Arbeitsvertrag angeboten. Ich bin aber nach der Ausbildung nach Bassum gezogen, weil meine Freundin dort wohnte. 12 und 13. Das Buffet ist wirklich hervorragend. Ja, das stimmt. Da hat die Firma richtig viel Geld ausgegeben. Das stimmt. Und ich denke, das sollte bei einem Betriebsfest auch so sein. Das ist gut für die Stimmung und wir merken, dass unser Arbeitgeber uns Mitarbeiter respektiert. Ganz meine Meinung. Darf ich fragen, wie Sie heißen und in welcher Abteilung Sie arbeiten? Ich habe Sie schon oft in der Firma gesehen, aber wir haben uns noch nie unterhalten. Ich bin Silvio Greco. Ich bin Sachbearbeiter im Beschwerdemanagement. Und Sie? Mein Name ist Anna-Maria Schleier. Ich bin Assistentin in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ich finde, wir sollten uns setzen. Da drüben sind noch 2 Plätze frei. Ja, gerne. Dann können Sie mir erzählen, was die Leute in Ihrer Abteilung eigentlich machen. Ich glaube, Ihre Abteilung ist die interessanteste Abteilung in der ganzen Firma. Naja, auch bei uns gibt es nicht nur neue Sachen. Viele Arbeiten sind Routine. Fensterbau Haaf, hier spricht Jolanda Wagner. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich bin Katrin Dold. Sie haben bei uns letzte Woche neue Fenster eingesetzt. Aber einige Fenster kann man nicht mehr richtig schließen, sodass es zieht. Draußen ist es jetzt auch ziemlich kalt geworden und wir müssen sehr stark heizen, was ziemlich teuer ist. Sagen Sie mir bitte Ihre Adresse. Wir wohnen in der Lindenallee 12. Bitte schicken Sie schnell jemanden. Es ist wirklich dringend. Ich will sehen, was ich tun kann. Im Moment sind unsere Leute alle bei Kunden. Ich denke, dass erst heute Abend jemand bei Ihnen vorbeikommen kann oder auch erst morgen am Vormittag. Ich rufe Sie an, wenn ich es genau weiß. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 16 und 17. Hoffmann Werkzeugbau, Olaf Engholm am Apparat. Guten Tag. Guten Tag, Herr Engholm. Hier spricht Corinna Horn von der Firma Metzger Baumaterial. Wir haben uns vor 2 Wochen auf der Baufachmesse in Oldstadt kennengelernt. Ja, ich erinnere mich. Wie geht es Ihnen, Frau Horn? Haben Sie sich unseren Prospekt genauer angeschaut? Ja, und ich habe auch die Beschreibungen Ihrer Werkzeuge im Internet gelesen. Ich würde Sie sehr gerne besuchen, um Ihre Produkte noch besser kennenzulernen. Aber gerne. Wann passt es Ihnen? Ich könnte nächste Woche am Mittwoch zu Ihnen kommen. Natürlich, gerne. Allerdings bin ich an dem Tag nicht da. Mein Kollege, Herr Ritzi, würde Sie empfangen. Das ist kein Problem. Ich würde dann ungefähr um 10 Uhr bei Ihnen ankommen.